Als nächstes Lied ist There is a Phase in Lied, ne? Das haben wir bestimmt schon alle gar gesungen, wie wir so groß waren. ich werde tanzen, singen und springen. Mein Mädchen auf diesen Strom zu bringen. Ich bin der König von diesem Land. Den Niki, den habe ich schon längst erkannt. Ich bin der König in diesem Land. Ich bin der König in diesem Land. Ich bin der König in diesem Land. Ich bin der König in diesem Land. Noch.